Guten Abend, meine Damen und Herren, ich darf Sie wieder begrüßen bei Querfunk Spezial bei Sachzwang FM. Dieser interessanten Themenreihe. Heute gibt es zwei Beiträge, zuerst einen längeren von Rainer Trampert mit dem Titel Sichere Räume. Jugoslawien, die moderne Seidenstraße und der Kampf um die Macht auf der eurasischen Landmasse. Das war natürlich nur unvollständig zu hören. Ich entschuldige das. Wir hören es nochmal. Unsichere Räume. Jugoslawien, die moderne Seidenstraße und der Kampf um die Macht auf der eurasischen Landmasse. Dies also der längere Beitrag von beiden, von Rainer Trampert. Anschließend daran hören wir einen Beitrag von Ernst Lohoff mit dem Titel Das siebte Leben der Marktwirtschaft. Staatszerfall und neue Weltunordnung. Das Ganze heute unter dem zusammenfassenden Thema Super neue Weltordnung. Thank you. Wegen der Dimension des Todes und zur Beseitigung der wahren Motive benötigen Kriege einen moralischen Schein. Diesmal sind die wahren Ursachen aus der Menschenrechtspropaganda herauszufiltern, von der die Deutschen vermutlich am meisten abbekamen. Rot-Grün hatte immerhin den ersten Krieg seit Hitler zu verantworten. Der Bedarf an moralischer Selbstsuggestion bei Grünen oder Friedensbewegten musste befriedigt und der Rest an kritischer Reflexion deutscher Geschichte abgeräumt werden. In dieser Situation halfen Anleihen bei der postmodernen Ambivalenz und dem protestantischen Moralkodex. Die praktisch abwägende Bedenklichkeit diffamierte das »Nie wieder Krieg« als unerhörte Eindeutigkeit, und jeder war schuldig, ob er nun 800 Bomben am Tag oder keine werfen wollte. Dazu gab es die schon im Golfkrieg geübte Perfidie, dass Kriege der Zivilisation fürs Menschenrecht sind und Deutschland für Nationalsozialismus und sein Auschwitz mit der Teilhabe an der kriegerischen Neuordnung der Welt zu belohnen sei. Andere Deutsche sind weniger diffizil. Wem Untermenschen etwas sagen, dem bot Kriegsminister Scharping unablässig blutrünstige Serben. Liebhaber der Volksmusikabende bekamen Musi und Sammlungen, fast wie zu Weihnachten. Aufs Vergnügen getrimmte junge Menschen, die in Umfragen am meisten für das Bomben waren, bekannten sich einfach zum Event. Die knallen da ganz schön. Der zweite Modernisierungsakt lag also in einem Krieg, der allen etwas bietet, bei dem aber keiner emphatisch sein muss. Das Menschenrecht ist der Kitt, der doppelt hält, als Kriegserklärung zum Wohlfühlen und für die Beseitigung staatlicher Souveränität. Mit Menschenrechten konnte der Krieg nichts zu tun haben, weil aufs Völkermorden abonnierte Regimes, wie das indonesische, zu den dicksten Freunden der Kriegspartner zählen und die Flüchtlinge allzu offen nur Objekt der Propaganda waren. Sobald albanischen und serbischen Banden die Puste ausgegangen war, half die NATO mit ihren Bomben nach und in die reichen Länder durften sie nicht kommen, weil man sie im Schlammzoo besichtigen wollte. Die Moral marschiert mit den Soldaten und sie wird in dem Maße wachsen, wie eigene sterben und die große Lüge von der Menschlichkeit eine Symbiose mit der Versorgung eingeht. Wenn ein Land mit dem billigen Menschenrecht 50 Jahre zurückgebombt werden kann Um wie viel moralischer wird ein Krieg sein, der das Autofahren preiswert macht? Es waren die Eindeutigen, die manchmal aus dem Morast der Propaganda herausragten. Dass die NATO aus reiner Menschenliebe Milliarden für ein Unternehmen verfeuert, muss man nicht glauben, schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wer im Namen der internationalen Stabilität die Hegemonie in der Welt beansprucht, müsse irgendwann damit beginnen, sie zu demonstrieren, mit oder ohne Rücksicht auf das Völkerrecht. Damit kommen wir der Sache näher. Der Krieg gegen Jugoslawien war Teil der permanenten Expansion. Mit dem Menschenrecht als Schlüssel für die Beseitigung staatlicher Souveränitäten und die Schaffung von Protektoraten. Dieser Hoheitsanspruch korreliert mit der guten Nachricht, wie General Klaus Naumann meint, dass niemand uns mehr bedrohen kann. Der Imperialismus, der sich in der bipolaren Welt nicht so entfalten konnte, wie er wollte, hat seine Dynamik wieder. Nach der Austreibung des Sozialismus aus Regionen und Köpfen geht es in den Zentren zum profitableren Sozialdarwinismus zurück. Geostrategisch gen Osten, die Bereinigung der Transportkorridore nach Europa und Asien inklusive, und hinter den Kulissen tobt die unfreundliche Konkurrenz der Waffenbrüder um die Vorherrschaft auf der eurasischen Landmasse, wie US-Stratege Brzezinski sagt. Der Krieg gegen Jugoslawien sei kein Einzelfall, sondern nur der Beginn eines ehrgeizigen geostrategischen Projektes, erläuterte William Clinton am 26. Februar 1999 in San Francisco US-Chefredakteuren, die wissen wollten, was die USA im Kosovo suchten. Ein Großteil der früheren Sowjetunion steht vor ähnlichen Herausforderungen, darunter Südrussland, die Kaukasusnationen sowie die neuen Nationen Zentralasiens. Clinton. Mit der Öffnung dieser Region wurde das Potenzial ethnischer Konflikte zur vielleicht größten Bedrohung unseres wichtigsten Anliegens. Stabilität in den einstmals kommunistischen Ländern, die Präsidentenberater William Courtney genauer definiert als freier Zugang zu den Vorkommen, Verteilung der Weltenergieversorgung auf verschiedene Regionen, ungehinderter Absatz der kaspischen Rohstoffe auf den Weltmärkten. Als der Ostblock zerfiel und Friedensbewegte der NATO weismachen wollten, sie habe keine Aufgabe mehr, konzentrierte sich die Allianz bereits auf den alten sowjetischen Machtbereich. 1992 erklärte das North Atlantic Cooperation Council die NATO-Zuständigkeit für Osteuropa, Jugoslawien, aber auch für die Konflikte im Kaukasus. Sie marschiert seitdem zielstrebig an die russischen Grenzen heran, in Europa über die Aufnahme in die NATO, woanders über diverse NATO-Kooperationen. Die Initiative Partnerschaft für den Frieden bietet anderen Staaten für den Fall ihrer Bedrohung Konsultationen und mehr an. Die alliierten Streitkräftekommandos sehen bei ihren Operationen die Beteiligung von Nichtmitgliedstaaten vor. Das gemeinsame Ziel ist die Verwandlung der Welt in eine Freihandelszone. Im Besonderen fühlen sich die Mitglieder aber vom Kaspischen Rohstofflager angezogen, wie einst die Goldgräber vom Klondike River. Und weil das Gold nach Europa und China soll, müssen die Routen in beide Richtungen zementiert werden. Was Clinton anvisiert, bestätigen Expertisen aus Politik und Zeitgeschichte. Es gehe um die Staaten der Kaspischen Region, also Russland, Kasachstan, Turkmenistan, Aserbaidschan und Iran, die zu den Konfliktzonen an der Südflanke der NATO gehörten. Das Regionalkommando Süd der NATO bereite sich daher auf ein frühzeitiges Engagement in diesem Raum vor. Seit Jahren zielen Kriegsandeutungen auf Zentralasien und den Korridor von der Adria bis China. Am 18. September 1997 hatte die Washington Post gefragt: Werden Kriege künftig mit europäischer und amerikanischer Beteiligung wegen knapper Rohstoffe oder wegen ethnischer Unruhen an den südlichen Rändern Europas und Russlands geführt? Das deutsche Außenamt erklärte zu Klaus Kinkels Zeiten, dass diese Region Ausgangspunkt ernsthafter internationaler Auseinandersetzungen werden kann, mit Auswirkungen weit über die Kaspischen Staaten hinaus. Und die SPD-Fraktion befürchtet eine Wiederauflage des Great Game als Regression zum politischen Denken des 19. Jahrhunderts und die Verwandlung der kaspischen Länder in ein Schlachtfeld der Geopolitik. Das wäre das Schlimmste und es wäre eine politische Niederlage für ganz Europa. Eine solche Niederlage antizipiert die Fähigkeit der USA zur militärischen Klärung, bevor Europa mit eigenem Kommando und eigener Logistik soweit ist. Erinnerungen an die Eroberung der arabischen Halbinsel sind wach geworden. 1927 hatten die USA, Frankreich und Großbritannien das Red Line Abkommen geschlossen. Keiner durfte sich ohne Erlaubnis der Partner in Saudi-Arabien Konzessionen unter den Nagel reißen. Bald hatten die USA Frankreich hinausgeworfen und Großbritannien an den Rand gedrängt. Standard Oil, also Esso, Mobile Oil und Texaco beherrschten Saudi-Arabien. Diesmal wollen die USA, wie Brzezinski feststellte, zunächst verhindern, dass Russland diesen geopolitischen Raum allein beherrscht, wie die Wochenzeitung Die Zeit ihn zitiert. Zwar ist Russland noch aus Sowjetzeiten mit Firmen und Militär präsent, doch Alleinherrschaft ist angesichts des schwindenden Einflusses pure Projektion. Wenn der eine die Region übernehmen und der andere sie nicht preisgeben will, dann liegt es auf der Hand, dass das amerikanische Interesse an einem sicheren und ungehinderten Zugang zu den Energieressourcen des Kaspischen Meeres mit dem Interesse an stabilen Beziehungen zu Russland kollidiert, steht es in der Zeitschrift Außenpolitik und Zeitgeschichte zu lesen. Auch Deutschland und die Europäische Union breiten sich dort aus, müssen aber auf Russland, wo sie sich stark engagieren, Rücksicht nehmen. Deshalb sind die USA und Europa zwar gemeinsam entschlossen, die Region in den euroatlantischen Wirtschaftsraum zu integrieren, stehen dabei aber eher im Wettbewerb, als dass sie sich ergänzen, so die Zeitschrift. Was macht Zentralasien so begehrenswert? Es geht um ziemlich viel, meinte Alexander Ra vom Institut für Auswärtige Politik in der ARD. Dort findet ein strategischer Kampf um die letzten großen Reserven der Welt statt. Sie tragen heute noch wenig zur Versorgung bei, besitzen aber schon deshalb strategische Bedeutung, weil der Weltenergiebedarf nach Schätzungen des Weltenergierates bis 2020 um 50% steigen wird. Für Beschaffung und Transport veranschlagt man Investitionen von 30.000 Milliarden US-Dollar in sogenannten unsicheren Räumen. In 10 Jahren werden die USA etwa 60%, Europa sogar 70% der Energie aus der übrigen Welt holen. Man nimmt außerdem an, dass der Energieverbrauch in China sich bis dahin verdoppelt haben wird und das Land dann 40% importieren muss. Die Kaspischen Reserven werden pessimistisch auf 3%, so viel wie in der Nordsee, und optimistisch auf 20% der Weltreserven geschätzt. Zum Vergleich, in Saudi-Arabien liegen heute 25% und in den Emiraten 10%. Die Erdgaslager sollen bedeutender sein. Nur in Turkmenistan vermutet man die dritt- oder viertgrößten Reserven der Welt, hinter Russland und Iran. Erdgas wird mit Pipelines zu den Verbraucherregionen transportiert, durch viele Länder, die sehr friedlich sein müssen, sonst nützen die Vorkommen nichts. Öl und Gas ist aber bei weitem nicht alles. Kasachstan zählt, wie die FAZ zu berichten weiß, zu den wichtigsten Bergbauländern der Welt und hat Chancen, bald eine ähnliche Rolle zu spielen wie Südafrika und Namibia. Von den 112 Elementen des chemischen Periodensystems kommen mehr als 2/3 in Kasachstan vor. Neben Kohle, Erdöl, Erdgas sind dort die größten Zinkreserven der Welt, die zweitgrößten Blei-, Chrom- und Silberreserven, Goldvorkommen von beträchtlicher Größe und Bauxit, Eisen, Cadmium, Kaolin, Kupfer, Mangan, Molybdän, Phosphorit, Uran und Wolfram. entsprechend bunt ist das Treiben im Land. Bergbauunternehmen aus den USA, Japan, Kanada, Deutschland, Großbritannien, Australien, Neuseeland und Israel buddeln neben russischen in der Erde. Die US-Konzerne Chevron und Mobil, inzwischen Exxon, bohren an der Küste. Mobil, Shell, British Gas, Statoil und die italienische Agip arbeiten offshore. Am Ural sitzen Texaco, British Gas, die russische Lukoil und Agip. Auf den Usenfeldern hat sich China eingenistet und die Japaner versuchen es am Aralsee. Chevron räumt nahezu die Hälfte ab, aber Mobil holt in unserem wichtigsten Expansionsgebiet auf. In Aserbaidschan sieht es ähnlich aus. Die andere Seite des Raubüberfalls präsentiert die Hauptstadt Baku. Die Elendsviertel wachsen, weil die Landflucht für Menschennachschub sorgt und die Ölarbeiter die Wohnungen in Beschlag nehmen. Die Flasche Bier kostet inzwischen 15 Mark. Europa ist, mit Ausnahme von Großbritannien, insgesamt noch wenig präsent, findet die Neue Zürcher Zeitung. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Märkte ohne uns aufgeteilt, erklärt Peter Schweinehage von der Deminex das deutsche Dilemma. Im Zuge der Wiedervereinigung habe man sich zunächst auf Russland konzentriert. Doch seit 2 Jahren holen wir am Kaspischen Meer auf. Die USA dominieren aber nur bei Öl und Gas. Deutsche Konzerne haben bei Zeiten aus der Not eine Tugend gemacht und sich industriell ausgebreitet. Sie engagieren sich in Bergbau, Energie, Telekommunikation, Luftverkehr, Landtechnik, Textilindustrie und Infrastrukturentwicklung. Wie bereits die schwarz-gelbe Regierungskoalition auf eine Anfrage der SPD 1997 zu Protokoll gab. Im Warenaustausch ist man die Nummer 1. Die USA kämen dem deutschen Volumen am nächsten und das übrige Europa sei deutlich schwächer verankert. Auf diese Weise lassen sich Verluste auf russischen Märkten, die nicht hielten, was sie versprachen, etwas kompensieren. Das Volumen ist zwar noch gering, doch die Dynamik macht den Mund wässrig. Einige Länder boten Zuwächse bis zu 90% im Jahr. Die deutsche Politik verfolgt 3 Ziele in dem Raum. Die Errichtung eines marktwirtschaftlichen Wirtschaftssystems, die Heranführung an Europa und die Verbesserung der Marktzugangsbedingungen für die deutsche Wirtschaft. So die Bundesregierung 1997. Die imperiale Dialektik ist sauber seziert. Im Atlantischen Bündnis wird die Region gemeinsam erschlossen und gesichert. Mit Europa werden hegemoniale Ambitionen der USA gebremst. Im europäischen Bündnis sieht Deutschland zu, dass es am meisten profitiert. Der Plan ist gut, allein die USA haben etwas dagegen. Die SPD-Fraktion bedauert, dass die 8 Ölgiganten der USA ihre Beteiligungen und Investitionen häufig an günstige Konditionen für andere Anbieter aus ihren Herkunftsländern knüpfen. Das Ölgeschäft werde so zum Türöffner für weitere Aufträge im Infrastrukturbereich. Globale Konzerne verlieren nationale Anliegen eben nie aus den Augen. Aufträge für Inländer erhöhen Marktvolumen und verteilbaren Mehrwert im Inland und daran partizipieren sie mehr als ausländische Konkurrenten. Auch China, das an Kasachstan grenzt, breitet sich in der Region aus. Es verhandelte mit dem Nachbarn über ein weiteres Ölfeld und über Investitionen in die LKW-, Strom- und Phosphorproduktion. Laut Wochenzeitung Die Zeit. Eine neue Eisenbahnstrecke verbindet beide Länder und ein 10 Milliarden Dollar Pakt zur Öl- und Gasförderung sowie zum Bau einer Leitung wurde unterzeichnet. Solche Summen wollen gesichert sein und deshalb intensivieren beide ihre militärische Zusammenarbeit. Aber nicht nur Chinas Investoren rufen das Militär. Schon im Herbst 1997 waren amerikanische Fallschirmjäger nach einem Direktflug aus den USA bei der kasachischen Steppe abgesprungen, berichtet die Neue Zürcher Zeitung. Amerika zählt Zentralasien zu seinen Interessenssphären und seine Streitkräfte können jede noch so abgelegene Region erreichen. Diese Botschaft habe Washington der Welt erfolgreich vermittelt. Kasachstan hatte für eine militärische Zusammenarbeit mit der NATO, für Manöver mit den USA, wie auch für den euroasiatischen Transportkorridor aufgeschlossen zu sein. Im Lande führen nun Militärverbände aus den USA, China und Russland Übungen durch. Ein Drittel der Bevölkerung sind Russen. Auch 260.000 sogenannte Deutsche leben da. Volker Rühr hat ihnen und der kasachischen Ethnie bei einem Besuch versprochen, dem deutschen Volk liege beider Schicksal sehr am Herzen. Möglich, dass die Deutschen die ihnen heute noch gänzlich unbekannten Kasachen bald mit ihrer Menschlichkeit zu beglücken haben. Eine Sache, Erdöl zu fördern. Es ist eine ganz andere Sache, sie zu den Verbrauchern nach Europa, Amerika oder Asien zu bringen. Die Frage, durch welche Staaten die jeweiligen Pipelines verlaufen, gewinnt daher enorme politische und geostrategische Bedeutung, stellt die Süddeutsche Zeitung 1997 fest. Die Reaktivierung der alten Seidenstraße zu einer modernen Pipeline-, Kabel-, Rohstoff-, Waren- und Investitionsstrecke darf man sich wie die Just-in-Time-Produktion als Weltsystem vorstellen. Beide bilden ein Versorgungsband, bei dem die Störung an einer Stelle alles gefährden kann. Staaten lassen sich aber nicht wie Arbeitskräfte und Zulieferer auswechseln. Deshalb müssen dysfunktionale Regierungen, Ethnien, Banden oder Rebellen gekauft, zerbombt oder in Stellvertreterkriegen gestutzt werden. Am besten präventiv, weil die Wirtschaft in stabile Räume investieren möchte, wie Russland negativ zeigt. Das Kaspische Meer hat keinen Zugang zu den Weltmeeren und bisher standen nur die russische Pipeline durch Tschetschenien zum Schwarzmeerhafen Novorossijsk und die iranische zum Persischen Golf zur Verfügung. Die USA wollen beide austrocknen, die iranische wegen des Islams und der regionalen Großmachtambitionen. Präsident Mohammad Khatami redet seinen Nachbarn ein, ihre Entscheidungen nach unserer gemeinsamen kulturellen Identität zu richten. Er hat aber nicht nur Religion zu bieten, sondern auch den preiswertesten Transportweg. Die USA drohen allen, die mit dem Iran Geschäfte machen, Bestrafung an, was die französische Total wiederum nicht beeindruckt hat. Sie vereinbarte mit Teheran eine Pipeline, die 2004 in Betrieb gehen soll. Russland wird beschädigt, weil seine Truppen und Firmen im Weg stehen. Die USA, die Versorgung Europas in die Hand bekommen und aus geostrategischen Überlegungen Dissonanzen zwischen Europa und seinem asiatischen Hinterhof säen wollen. Bedarfsdeckung und der Besitz von Quellen und Routen, der Konkurrenten abhängig macht, sind eben nicht dasselbe. Neue, von US-Konzernen dominierte Pipelines sind diesen Absichten gewidmet. Die eine, von Baku zum georgischen Schwarzmeerhafen Supsa, wurde im März 99 in Betrieb genommen. Von da aus geht's per Tanker durch den Bosporus in die weite Welt. Das Öl könnte auch in bulgarischen Raffinerien verarbeitet und auf der Donau durch Jugoslawien nach Westeuropa gelangen. Noch besser wäre eine Pipeline. Im Februar 98 vereinbarte Bukarest mit der italienischen ENI eine Machbarkeitsstudie für eine Pipeline vom Hafen Constanta nach Triest über Ungarn und Serbien zu erstellen, die auch von den USA mit $650.000 gefördert wird. Mehrere US-Firmen haben sich um den Bau der Pipeline beworben. Pferdefuß der lukrativen Trasse sei der Teilabschnitt durch Serbien. Der Transit könne nur durch eine internationale Garantie gewährleistet werden, kolportiert das Handelsblatt. Das klingt eindeutig. Trotzdem wird es Zufall sein, dass der Bundestag etwa in dieser Zeit den Krieg gegen Jugoslawien beschloss. Aus ökonomischer Sicht hätte die durch Belgrad und Novi Sad fließende Donau genügt. Nur die Ukraine ist mit 1000 Schiffen für den Güterverkehr auf der Donau mit Deutschland und Österreich im Einsatz, weiß die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Geht es nach dem Willen der USA, soll die georgische Pipeline zum türkischen Mittelmeerhafen Ceyhan verlängert werden. Dieses Projekt ist In der Strategie der amerikanischen Geopolitiker nur der erste Teil eines euroasiatischen Transportkorridors unter Umgehung Russlands und Irans. Berichtet die Neue Zürcher Zeitung. Erst mit dem nächsten Projekt, der von der PSG International geplanten Gaspipeline von Turkmenistan durch das Kaspische Meer in die Türkei und über Bulgarien und Jugoslawien gen Westen, wäre Russlands Kontrolle der Exportwege endgültig beendet. Mit dieser Linie wäre man laut PSG-Chef Edward Smith auch dem großen Ziel näher gekommen. Europa mit Erdgas versorgen. Die Türkei ist sehr dafür. Sie wäre Drehscheibe zum Westen und könnte sich anstelle des Iran zur Regionalmacht aufschwingen. Mit diesem Gewicht und die USA im Rücken würde sie ihren Einfluss in den turksprachigen Ländern der Region festigen. Die Türkei betrachtet schon jetzt den Balkan als ihre erweiterte Verteidigungszone, kommentierte der frühere türkische Botschafter Sükrü Elektar. Als Zentrum des kaukasisch-zentralasiatischen Korridors sei sie eben aus geostrategischen Interessen um die Sicherheit und Stabilität des Balkans besorgt. Noch ist der Wunsch Vater des Gedankens. Bislang sträuben amerikanische Ölkonzerne sich gegen die Ceyhan-Strecke, weil sie ihnen zu teuer ist. Washington hat den Transport durch Russland und den Iran verboten, aber den Weg durch die Türkei mit einer Hilfe von 6 Milliarden Dollar schmackhaft gemacht. Was sagt uns das? Zum einen, dass Nationalstaaten sich keinesfalls auflösen, sondern höchst machtvolle und rege Gebilde sein können. Zum anderen, dass der finanzielle Spielraum der USA recht groß ist. Der US-Etat ist im Plus und die Regierung deshalb selbst ökonomischer Akteur. So weit kann ein Staat nur kommen, wenn er wie der norwegische Öl findet oder ganz anti-keynesianisch die vom Mehrwert abgezogene Sozialsumme, mit der Menschen, die keinen Mehrwert produzieren, versorgt werden, dem Profit zuführt. Deutschland und Europa wollen eigene geostrategische Wege gehen. Erstens finden sie die Isolierung des Irans wenig aussichtsreich. Zweitens favorisieren sie einen eigenen eurasischen Transportkorridor mit den Verkehrsträgern Usbekistan, Turkmenistan, Aserbaidschan, Georgien und der Ukraine. Dieser geografisch günstige Weg zwischen Europa und Asien soll aber nicht auf die Umgehung russischen Territoriums zielen, sondern nur eine Ergänzung sein. Deutschland hat mit Russland, das ein Drittel der Energieimporte liefert, noch einiges vor. Der russische Staat will seine Schulden laut Frankfurter Rundschau in Energielieferungen begleichen. Und auf der Tagung mit der Gazprom wurde ins Auge gefasst, die absehbare Gaslücke durch eine 50 Milliarden Dollar teure Pipeline vom sibirischen Jamalfeld bis Deutschland zu schließen. Solche Pläne sind Motiv genug, dass Edmund Stoiber Moskau besucht, während die rot-grüne Regierung den Atlantischen Krieg zu führen hat, dass man Viktor Tschernomyrdin, ebenfalls Chef der Gazprom und heute ihr Lobbyist in der Politik, ein diplomatisches Gewicht und Russland ein eigenes Kommando im Kosovo gönnt. Die One World wird oft missverstanden als globale Harmonie des vernetzten Kapitals, bei der nur die Finanzen noch ihr Unwesen treiben. Richtig verstanden ist sie eine Metapher für weltweiten Darwinismus. Marktwirtschaft bezeichnet einen Zustand, in dem über die Konkurrenz Gewinner und Verlierer, Konzentration und Ruin ermittelt werden. Die Region ist daher voll von rasch wechselnden Zuständigkeiten und mangelhafter Einhaltung von Verträgen. Sie hat schwache Zahlungsmoral, wie verbreitete Korruption zu bieten, dazu Clanstrukturen und zahlreiche Konflikte bzw. Stellvertreterkriege, die jederzeit virulent werden können. So Rudolf Scharping in einem SPD-Strategiepapier. Der Kreml könnte etwa mit einer Aufwiegelung der kasachischen Russen drohen. Dann würde die USA aber die tschetschenische Karte ziehen. Zumal die russische Pipeline wohl kaum gegen Sabotageakte zu schützen wäre. Am 4. Juli war es soweit. Russland bombardierte ein Sabotagenest in Tschetschenien. Auch die Tschejan-Route ist brisant, weil sie durch Krisenregionen wie Abchasien, Bergkarabach und türkische Kurdengebiete laufe, so das Handelsblatt, die ruhig zu stellen sind. Georgien und Aserbaidschan haben eigene Militärbataillone für ihre Pipeline. Sie verlangen aber den Schutz der NATO vor den von Russland finanzierten Störkommandos. Vor Ort relativieren sich manchmal Fantasien von imperialer Allmacht. Als die USA eine Demokratiebewegung gegen den kasachischen Diktator Nazarbayev gehetzt hatten, verlangte der, die USA sollen aufhören, ihm Vorlesungen über Demokratie zu halten, kolportieren die Beiträge aus Politik und Zeitgeschichte. Er besiegte die Demokraten. Und die USA unterstützen seitdem wieder autoritäre Regime der Region. Das Menschenrecht geht eben über alles. Das Techtelmechtel ändert aber nichts an der Abhängigkeit dieses an rohstoffreichen und an kapitalarmen Landes vom internationalen Kapital. Noch haben die Stellvertreterkriege afrikanische Dimensionen nicht erreicht. In Afrika, wo sie als Stammesfehden verulgt werden, während sie in weißen Gefilden eher den Nimbus ethnischer Befreiung angeheftet bekommen, half Großbritannien dem Präsidenten von Sierra Leone an die Macht und erhielt Diamantenschürfrechte. In der Republik Kongo kämpfen die Truppen des Präsidenten, von dem die USA ihre Ölförderrechte haben, gegen die Rebellen des französischen Ölmultis Elf. In Angola wird die Regierung von Chevron, Exxon und Texaco gespeist. Die UNITA hat sich für andere im Diamantengebiet verschanzt. Each day you say that you can't forget it. Im Kongo, dem früheren Zaire, wird stellvertretend um das für Rüstung und Raumfahrt wichtige Kobalt und anderes gekämpft. Die Stellvertretung soll die jeweils eigenen Interessen nicht verdecken. You can't forget it. Happiness way is in your own backyard. Gewiss, die westlichen Kriegspartner wollen den ehemals sowjetischen Machtbereich stabil machen. Europa wollte Ruhe im eigenen Haus haben und Deutschland endlich richtig Krieg führen. Zweifellos haben die USA den Krieg dann in die eigenen Hände genommen, um zu zeigen, dass die befreundeten Rivalen weniger fliegen und bomben dürfen. Sonst hätten sie ihnen mehr gestattet. Bei der Besetzung gibt's Gleichberechtigung, Ausnahme Russland. Den Aufbau macht Europa. Kuwait hatten die USA noch allein besetzt, weil der auf 100 Milliarden Dollar geschätzte Aufbau in Öl aufgewogen wurde. Da aber nicht jedes dysfunktionale Land mit einem solchen Aufwand zerstört wird, haben die anderen Gründe eine bedeutende Rolle gespielt. Die geostrategische Lage und der hegemoniale Wettstreit haben Jugoslawiens Schicksal besiegelt. Die geoökonomische Verknüpfung der westlichen Schwarzmeerküste für den Transport russischer, kaukasischer oder auch zentralasiatischer Energieträger und die Versorgung Südost- und Mitteleuropas auf dem Land- bzw. Flusswege verlangte laut Frankfurter Allgemeiner Zeitung politische Stabilität auf dem Balkan. Zu diesem Ergebnis kommt auch die Studie der europäischen Denkfabrik Center for European Policy Studies für die Zeit nach dem Krieg. Wichtige Entscheidungen über den Verlauf neuer Öl- und Gaspipelines von den GUS-Staaten, die durch die Region hindurch müssten, müssen im Zusammenhang mit deren zunehmender Integration in die EU nach dem Krieg getroffen werden. Daraus folgt die bittere Erkenntnis, dass der Krieg täglich wieder beginnen kann. Die innerserbische Klärung wäre angenehm, doch falls die scheitert, sind die NATO-Truppen bereit, den Plan, ganz Jugoslawien zu besetzen, zu vollstrecken. Bosnien liefert eine einmalige Erfahrung, wie man ein modernes Protektoratssystem praktisch umsetzt. Daraus müssen Lehren gezogen werden, meint das Center for European Policy Studies. Anlässe können sein: Schutz für irgendeine jugoslawische Demokratie oder die Abspaltung Montenegros. Vielleicht wird der unmittelbare Nutzen vom mittelbaren noch überwogen. Der Krieg war das weitreichende Signal, was mit Störenfrieden geschieht. Ihnen droht der Ruin und im persönlichen Sinne der Tod. Potenzielle Täter wissen, dass sie mit Strafverfolgung und Kopfgeldjagd zu rechnen haben, sagt Clinton. Genauso wichtig wie die negative ist die positive Meldung, wer über die Macht verfügt, weltweit Staatsschutzgarantien zu vergeben und zu nehmen. Wer im Weg steht, dem kann der Staat abhanden kommen. Wer sich fügt, darf seinen behalten oder bekommt einen, den es bisher gar nicht gab. Darüber entscheiden das Wohlverhalten und momentan die USA, im Bündnis oder allein. Diese darwinistische Botschaft findet sich wieder im Schutt und in der Asche Jugoslawiens und im Schutz der Willfährigen. Scheinbar beiläufig wurde geklärt, dass die UNO und Russland nicht über diese Macht verfügen. Was einigermaßen bekannt war, wurde in letzter Konsequenz vorgeführt. Die transkaukasischen Staaten dürfen davon ausgehen, wer sich auf UNO oder Russland verlässt, ist verloren. Wenn Eduard Shevardnadze sagt, nach Fertigstellung der Pipeline habe Georgien Anschluss an die wichtigen Wirtschaftsräume und dann werden wir zu einem strategischen Partner für den Westen, spricht er die Schirmherrschaft an. Gegen seine Aussortierung wollte das militärstrategisch nicht mehr respektierte Russland seine Diplomatie im Bündnis mit europäischen Staaten und UNO setzen und wurde dafür gedemütigt. Nicht wenige Bomben, die auf Jugoslawien fielen, galten Russland. Als Tschernomyrdin mit der Diplomatie begann, versprach Clinton, die Luftangriffe erbarmungslos zu verstärken. Danach folgte die Beleidigung. Russland hilft Belgrad, einen Weg auszuarbeiten, um unseren Bedingungen zu genügen. Der Welt wurde mitgeteilt, Russland darf sich als amerikanischer Agent verdingen, sonst nichts. Als die UNO, ein Synonym für das wirkungslose Nein der Russen und Chinesen, eine größere Rolle spielen sollte, demolierten US-Raketen die chinesische Botschaft. Die Regierung verlangte Aufklärung und wurde der Lächerlichkeit preisgegeben. Man führe den modernen Krieg halt mit alten Straßenkarten. Als nächstes wurde Tschernomyrdins Partner entmündigt und zur Kopfgeldjagd ausgerufen. Jedes Mal, wenn sich ein Fortschritt bei den Friedensverhandlungen abzeichnete, sagte Außenminister Iwanow, habe die NATO ihre Angriffe intensiviert. Russische Militärs raunen von Generalproben für den großen Sprung und der Einkreisung Russlands, weiß die Wochenzeitung Die Zeit zu berichten. Diese Signale meinte die FAZ, als sie schrieb, wer Hegemonie beanspruche, müsse irgendwann damit beginnen, sie zu demonstrieren, mit oder ohne Völkerrecht. Damit waren vor allem Deutschland und Europa angesprochen, sich zu sputen. Die schnelle Anerkennung Kroatiens und Sloweniens am Anfang der Zerschlagung Jugoslawiens war der erste deutsche Versuch, alten Freunden zu signalisieren, mit uns ist wieder zu rechnen. Man hat Deutschland gewähren lassen. Der Beweis, dies militärisch vollstrecken zu können, steht aber aus. Konkurrenz war auch vorher, aber die gemeinsame Klammer für die Rückholung des vormaligen Ostblocks in die Kapitalverwertung hat sich seit der Erledigung gelöst. Die halbamtliche Foreign Affairs druckte den Brzezinski-Aufsatz »Eine Geostrategie für Asien«. Kein Staat der Welt könne es mit den USA in den »Schlüsseldimensionen der Macht« aufnehmen. Dieser Vorsprung sei zu nutzen, um die Kontinente Europa und Asien energisch zu durchdringen. Mit 75% der Weltbevölkerung, 60% des Weltsozialprodukts und 75% der Weltenergiereserven übersteigt die potenzielle Macht Eurasiens selbst jene Amerikas. Wer Eurasien beherrscht, übt entscheidenden Einfluss auf Westeuropa und Ostasien aus. Deshalb werde die Machtverteilung auf der eurasischen Landmasse den Ausschlag geben über Amerikas globale Führungsrolle im nächsten Jahrhundert. Zentralasien ist in diesem Kontext wegen seiner geografischen Lage strategischer Faktor im politischen Vieleck geworden, das sich weit über den Nahen Osten in Richtung Europa, über Südasien bis nach China sowie nach Russland erstreckt, schreibt das Handelsblatt. In den USA gehen Republikaner davon aus, dass im nächsten Jahrhundert China und die USA politisch und militärisch zwangsläufig Konkurrenten sind, weil sie annehmen, dass China aus den Nähten platzen wird, wie einst die schnell nachindustrialisierten Deutschland und Japan. Sie glauben nicht an die Bedrohung der USA, eher daran, dass sich das Machtgefüge in Asien weiter zugunsten Chinas verschiebt und dagegen eingegriffen werden muss. Wenn China für niedrige Löhne sorgt, Importe für den eigenen Industrieaufbau begrenzt, Rohstofflager erschließt und ethnische Zentrifugalkräfte in Schach hält, kann ein großes Marktvolumen heranwachsen. Die Spekulationen müssen aber nicht eintreffen. Mag sein, dass vorher Russland oder neue Regionalmächte weggeputzt werden, die Imperien unter sich die Vorherrschaft klären oder nur stellvertretend Kriege führen. Absurd ist aber die linke Prophetie, es könne wegen der Kapitalverflechtungen keine innerimperialistischen Kriege mehr geben. Große Entscheidungen antizipierend leiden Deutschland und Europa unter der militärischen Dominanz der USA. Bitter ist die Erkenntnis, dass die Besetzung des Kosovo bereits die deutschen Eingreiftruppen restlos beanspruchte. Für andere Konflikte, bald mögen es vier gleichzeitig sein, hätten geeignete Soldaten nicht mehr zur Verfügung gestanden. Der Kosovo-Krieg habe die politische Schwäche Europas enthüllt, klagt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Aber immerhin die verteidigungspolitische Annäherung zwischen Frankreich und Deutschland befördert. Auch für den Strategen Egon Bahr war der Krieg Ausdruck der entblößten Abhängigkeit von den USA. Europäische Selbstbestimmung sei angesagt und die heiße mit Russland. Da die USA militärisch uneinholbar seien, habe, Europa so zu rüsten, dass man für eigene Operationen die Uneinholbarkeit nicht mehr benötigt. Hektik ist ausgebrochen. Die europäischen Krisenreaktionskorps bekommen einen eigenen Oberbefehl für die Durchführung europäisch geführter Operationen. Europäische Aufklärungskapazitäten und eine Lufttransportkomponente werden angeschafft, um sich von der US-Logistik abzukoppeln. Eine europäische Rüstungsagentur soll eine starke, wettbewerbsfähige und technologisch herausragende Rüstungsindustrie koordinieren, propagiert Rudolf Scharping. Andere basteln an der Eurasischen Schicksalsgemeinschaft gegen die USA. In der deutsch-russischen Sababurg-Runde plauderte Alexander Dugin, der einmal die Nationalbolschewisten anführte, über die Achse Berlin-Moskau, Chance und Probleme für Europa. Und der Bundeswehroberst Heiko Möhring über die deutsch-russische Waffenbrüderschaft. Auch in der offiziellen Politik kommen solche Töne vor. Russland ist für die Europäische Union der wichtigste Partner, betont Bundeskanzler Schröder. Jelzin findet sein Land und die EU seien strategische Partner, übermittelt die Frankfurter Rundschau. Russland und Frankreich, das ebenso wie Deutschland die Gegnerschaft zum angloamerikanischen Kommerz kultiviert, ziehen aus dem Krieg die Lehre, ihre Beziehungen weiter auszubauen, fasst die FAZ zusammen. Russland, das seine Fälle davonschwimmen sieht, braucht Freunde. Die USA sind aktuell dabei, den russisch-baltischen Energieverband anzugreifen. Die litauische Regierung will laut Süddeutscher Zeitung dem US-Ölkonzern Williams International die Energieversorgung über den Ostseeweg für langfristig 150 Milliarden Dollar übertragen und den Hafen Klaipeda von US-Militärs sichern lassen. Regierungschef ist US-Staatsbürger Valdas Adamkus. Mit hohen Schulden, einem Staatsetat von 43 Milliarden D-Mark, der nicht einmal den deutschen Kriegshaushalt erreicht, und einem Wehretat von 7 Milliarden, vor 10 Jahren waren es noch 120 Milliarden, hat Russland wenig Spielraum. Auch in den Beiträgen aus Politik und Zeitgeschichte wird festgestellt, die russische Nationalitäten- und Regionalpolitik verfügt kaum mehr über finanzielle Ressourcen. Daran ändert sich nichts, wenn Soldaten mal etwas schneller ins Kosovo fahren, zumal dann nicht, wenn Bulgarien und Rumänien schon mächtig genug sind, den Überflug verbieten zu können. Das Hauptproblem bei der Achse Berlin-Moskau wird aber sein, dass die Freunde Raubritter sind, die sich die Freundschaft teuer bezahlen lassen. Dugin und der Militärtheoretiker Nikolai Klokotow bieten in ihren Grundlagen der Geopolitik Deutschland, Ostpreußen und Japan die Kurileninseln für den Pakt an. Das wird nicht reichen. Die deutsche und europäische Politik wird auch in Zukunft ihre Spagate machen zwischen russischen Rohstoffen und den Märkten, die im Westen und Fernosten sind. Sie wird sich auf absehbare Zeit nicht vom Militärbündnis lösen, das ihnen schließlich bei aller Konkurrenz die Welt zu Füßen legt. Man wird militärisch nur selbstständiger agieren müssen. Für seine Hegemoniebestrebungen muss Deutschland weiter am Kraftwerk Europa schmieden. Zwar künden diverse Konzernübernahmen in den USA von der eigenen Macht, das wird aber nicht genügen. Die USA schaffen 27% des Weltsozialprodukts und sind entsprechend dominant in Weltorganisationen. Japan kommt auf 17%, Deutschland auf 8%. Hätte genauso viel wie die USA und da wäre Deutschland mit 30% Hauptmacht. Dieser Machtvision sollen die europäische Verteidigungsidentität, Binnenmarktdynamik, der Euro als Weltgeld und Integrator sowie die Verwandlung von sozialer Wertmasse in Profit helfen. Europa hat zwei Probleme zu bewältigen. Das erste, auch die USA rüsten, als stünde die letzte Schlacht bevor. Der Kriegsetat wird in den kommenden 6 Jahren um 112 Milliarden Dollar erhöht. 2005 werden sich die jährlichen Ausgaben auf 331 Milliarden Dollar belaufen, damit die amerikanischen Streitkräfte den Herausforderungen des nächsten Jahrhunderts gewachsen sind. Japan wurde ein Kriegsabkommen für benachbarte Staaten in Asien geschmiedet. Japans Marine will Wirtschaftssanktionen der USA gegen asiatische Drittländer kontrollieren und Verbände ins Südchinesische Meer entsenden. Das zweite Problem Europas: Während die USA schon lange und wirklich eine Nation sind, hat Europa gestandene und konkurrierende Imperialisten unter einen Hut zu bringen. Da die langjährige Forderung nach europäischer Handlungsfähigkeit heute nichts weniger sei als eine Kategorie europäischer Überlebensfähigkeit, müsse Europa seine Identitätsschwäche schleunigst überwinden, donnert die FAZ. Es brauche gemeinsame Leitbilder. Aber welche soll man nehmen? Caesar scheitert an den Galliern. Bei Karl dem Großen machen die Briten nicht mit. Barbarossa? Der ertrank während des Kreuzzugs beim Baden. this increase. Des Realsozialismus hat sowohl die sozialen Verhältnisse in Osteuropa tiefgreifend umgewälzt, als auch das außenpolitische Koordinatensystem von Grund auf verändert. Gerade in der Bundesrepublik, dem Frontstaat des Kalten Krieges, weckte die Auflösung der dipolaren Weltordnung bei den von ihrem vermeintlichen Glück überraschten Siegern weitreichende Hoffnungen. Aber auch in übrigen westlichen Ländern, insbesondere in den USA, wurde allenthalben dieselbe Botschaft verkündet. Der Epochenbruch von 1989 wird nicht nur dem Wettrüsten und der nuklearen Bedrohung endgültig ein Ende setzen. Der Endsieg der Marktprinzipien und die Herstellung eines globalisierten Kapitalismus läuten ein Zeitalter allgemeinen Wohlstands und der zivilen Konfliktlösung ein. Die bis dahin durch den Kampf der Systeme zweigeteilte Welt schien plötzlich im Zeichen von McDonald's, Sony und Mercedes-Benz zu einer einzigen großen Bruderschaft von Marktteilnehmern zu verschmelzen. Am Ende Ende des Jahrhunderts sieht es nicht gerade danach aus, als würde sich der erste Teil dieses Versprechens, die Aussicht auf immerwährende Prosperität, erfüllen. Stattdessen lässt die entfesselte Dynamik des totalen Marktes immer größere Regionen der Welt im Elend versinken. In keiner anderen Phase seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren die durchschnittlichen Lebensbedingungen der Weltbevölkerung so erbärmlich wie heute. Dass die Apologeten von Markt und Demokratie von diesem ernüchternden Resultat überrascht werden, zeigt nur, wie sehr sie offenbar ihrer eigenen Ideologie aufgesessen sind. Der Terminus Globalisierung suggeriert zwar die Entstehung eines einheitlichen, die ganze Welt umspannenden Marktes, der allen Menschen auf diesem Planeten die Partizipationsmöglichkeiten eröffnet, der damit bezeichnete historische Prozess lief aber von Beginn an auf das genaue Gegenteil, nämlich auf so etwas wie eine Archipelisierung hinaus. Die Weltwirtschaft schrumpft auf eine kleine Anzahl von Verwertungsstandorten, die von einem Meer im Sinne der Wertverwertung nutzloser Menschen und Regionen umgeben sind. Die mikroelektronische Revolution liquidiert im Verbund mit der spekulativen Dynamik des transnationalen Kapitals den fordistischen, auf Massenarbeit basierenden Kapitalismus und setzt an seine Stelle ein Apartheid-System, das alle gesellschaftlichen Ressourcen für sich monopolisiert und doch nur mehr eine immer kleiner werdende Minderheit in seinen Verwertungszyklus einsaugen kann. Globalisierung steht für diesen Übergang. Realanalytisch macht das neoliberale Schlagwort Globalisierung allein negativ gewendet Sinn. Die Epoche der Nationalökonomie ist tatsächlich, wie die Propheten der neoliberalen Revolution verkünden, unwiderruflich zu Ende. Die mehrhundertjährige Ehe zwischen dem nationalen Staat, der die Rahmenbedingungen der kapitalistischen Verwertung und damit die Wettbewerbsposition der heimischen Wirtschaft garantiert, und dem nationalen Kapital, das seinen Heimatstaat entsprechend via Steuerzahlung alimentierte, ist geschieden. Der Konkurs der realsozialistischen Variante der Warengesellschaft, die unmittelbar die etatistische Funktion und die betriebswirtschaftlich einzelkapitalistische in einer Instanz vereinte, zeigt eine allgemeinere Entwicklung an. Durch die Transnationalisierung des Finanzkapitals und im Gefolge der dritten industriellen Revolution wird dem Staat überhaupt sein traditionelles Regulationsinstrumentarium aus der Hand geschlagen. Das weltwirtschaftliche Geschehen lässt sich nicht mehr als das Zusammenspiel nationalstaatlich einfassbarer Teilmärkte beschreiben. Mit der Auflösung der nationalökonomischen Kohärenz gehen aber weder, wie die neoliberale Doktrin unterstellt, die bislang von den Nationalstaaten wahrgenommenen allgemeinen Integrationsfunktionen nun auf den Markt über, noch lassen sie sich auf eine höhere, transkontinentale oder gar planetare Instanz übertragen. Sie fallen vielmehr ersatzlos fort. Herstellung eines unmittelbar globalen Marktes bedeutet notwendig radikale Deregulierung und die wiederum den Übergang zu einer neuen Art von kannibalistischem Kapitalismus. Mit dem Wegfall des nationalstaatlichen Filters verschwindet die einzige systemimmanente Instanz, die den Umschlag von kapitalistischer Konkurrenz in blanke Vernichtungskonkurrenz im Wege steht und die auch gegen einzelkapitalistische Interessen die Reproduktionsfähigkeit der Warengesellschaft sicherstellen konnte. Diese destruktive Dynamik kommt in den kapitalistischen Kernländern erst ansatzweise zum Tragen. Die Expansion des Staatskredits erlaubt es dort, die Fassade des nationalökonomischen Integrationsstaates, der Arbeit und Auskommen für alle verspricht, einstweilen stehen zu lassen. Sie bröckelt zwar merklich, fällt aber vor allem in Europa noch nicht. Es entsteht ein merkwürdiger Staatsbau, der die alte wohlfahrtsstaatliche mit der neuen Standortlogik vermengt und damit in sich unvereinbare Elemente vereint. Die derzeitigen europäischen sogenannten Linksregierungen sind das Ergebnis und der politische Ausdruck dieses ungereimten Zwischenzustands. Viel härter trifft der Globalisierungsprozess die Länder, die sich nicht einer auch nur annähernd vergleichbaren Bonität auf den Weltfinanzmärkten erfreuen, weil sie im Produktivitätswettlauf seit jeher hinterherhinken und hier wiederum insbesondere die größeren Flächenstaaten. Fordistischen Ära hat allein die nationalökonomische Parzellierung sie überhaupt in den Stand versetzt, gegen den Konkurrenzdruck überlegener Wettbewerber ein eigenes Entwicklungsprogramm in Gang zu setzen. Sobald sich diese Schutzmauern angesichts des Globalisierungsdrucks nicht mehr halten lassen, kann das Ergebnis des unmittelbaren Weltmarktzugriffs nur die beschleunigte Deindustrialisierung und das Ende jeder Modernisierungsperspektive sein. Im Geschäft blieben in der dritten Welt nur einige kleinere Staaten, die sogenannten Tigerländer, die sich in vorauseilendem Gehorsam und mit Leib und Seele den Geboten der Standortstaatlichkeit verschrieben hatten. Ihnen gelang es auf Kosten der infrastrukturellen Substanz und der volkswirtschaftlichen Kohärenz, vorläufig das Wohlgefallen der Weltfinanzmärkte zu erwerben und, gestützt auf massiven Kapitalimport und Billiglöhne, in wenigen Fertigungszweigen auf dem entgrenzten Weltmarkt vorübergehend zu reüssieren. Aber auch diese autokannibalistische Strategie stößt, wie die Asienkrise zeigt, an ihre Grenze. Sie schafft den Widerspruch, dass Kapitalverwertung heute auf umfängliche gesamtgesellschaftliche infrastrukturelle Vorinvestitionen angewiesen ist, dass Kapital aber diese gigantischen Fonds weder tragen will noch kann, nicht aus der Welt, sondern wird an ihm zu Schanden. Die glorreiche Globalisierung zieht indes nicht nur einen Elendsschub nach sich. Auch der Glaube an die friedensstiftende Rolle des totalen Marktes wird grausam dementiert. Nach dem Ende der Blockkonfrontation angekündigte Friedensdividende bleibt aus. Stattdessen sind am Rande der kapitalistischen One World reihenweise Staaten im Zerfall begriffen und Dutzende von ethnonationalistischen Konflikten brechen auf. Noch nie tobten mehr bewaffnete Auseinandersetzungen als im Zeitalter der Globalisierung. Die westlichen Marktideologen verstehen es, selbst diese den vielleicht blamabelsten Teil ihrer Dekadenbilanz zur Rechtfertigungsideologie umzumünzen. Die Marktapologeten verwechseln konsequent Ursache und Wirkung. Sie weigern sich, die Zerstörung der alten Entwicklungsregimes und ihre katastrophalen Folgen mit dem Globalisierungsdruck in Verbindung zu bringen. Stattdessen muss das administrative Versagen der Transformationsstaaten als Pseudo-Erklärung dafür herhalten, warum die unsichtbare Hand des Marktes ihre segensreiche Wirkung nicht so recht entfalten kann. Erbärmlichkeit dieser Welterklärung tut ihrer Wirksamkeit keinen Abbruch. Die Globalisierungsfanatiker können unbekümmert um die reale Entwicklung die entfesselte Marktdynamik als die stärkste Friedensbewegung verkaufen, weil sie damit ein uraltes, jederzeit abrufbares Essential des bürgerlichen Denkens aktivieren. Seit den Tagen Adam Smith werden Gewalt und Geschäft beharrlich als scharfe Gegensätze behandelt. Gewaltbereit und kriegerisch kann von den beiden Polen des bürgerlichen Universums prinzipiell nur der Staat sein. Der Markt hingegen bildet einen Hort friedlichen Miteinanders. Die Ausbreitung der Marktlogik und Unterwerfung des Staates unter deren Imperative ist demnach gleichbedeutend mit Befriedung nach innen wie außen, so die ursprünglich in Abgrenzung gegen den Absolutismus entstandene und seitdem immer wieder ins Spiel gebrachte Doktrin. We'll be right back. Die Zuschreibung hat der realen Entwicklung schon immer Hohn gesprochen. Um die Herausbildung eines marktkompatiblen Staates als einen Prozess der Pazifizierung zu fassen, muss man dieses Wort schon in seiner ursprünglichsten lateinischen Bedeutung, also als ein Synonym für restlose Unterwerfung, verstehen. Im Sinne der wahren Gesellschaft ist der Staat nämlich keineswegs dann domestiziert, wenn ihm jegliche Gewaltbereitschaft aberzogen wäre. Der Markt findet seinen adäquaten Partner vielmehr in einer Staatlichkeit, die ein absolutes Gewaltmonopol innehat und auch keinen Zweifel daran duldet. Friedlich ist diese Instanz höchstens insofern, als sie dank ihrer haushohen Übermacht nur in Ausnahmefällen überhaupt in die Verlegenheit kommt, zur Durchsetzung des wahren gesellschaftlichen Regelwerks auf unmittelbar physische Gewalt zurückgreifen zu müssen. Der sparsame Umgang mit manifester Gewalt ist also nur die andere Seite einer im Vergleich zu allen Vorgängern ins Ungeheure gesteigerten Bereitschaft und Fähigkeit zur Repression. Dieser Befund gilt natürlich genauso für die zwischenstaatlichen Beziehungen. Kriege mögen seit dem Beginn der Moderne insgesamt seltener geworden sein, dafür hat der Übergang vom feudalen zum wahren gesellschaftlichen Krieg dessen Intensität potenziert. Das war immer auch, aber nur in zweiter Linie, eine Frage der waffentechnologischen Entwicklung. Dass der Marktsicherungsstaat die Methoden des kapitalistischen Konkurrenzkampfes übernommen hat, seine Kriege durchrationalisiert führt und Vernichtung fabrikmäßig organisiert, prägt unabhängig davon deren Verlauf. Vergleich zum Zusammenprall moderner, im Bannkreis der Warenproduktion operierender Staaten, hatten alle vormodernen Kriege den Charakter von größeren Wirtshausschlägereien. Der warengesellschaftliche Staat weiß im Ernstfall, alle gesellschaftlichen Ressourcen zur Niederwerfung des Feindes zu mobilisieren. Schon das macht, um in den Worten von Clausewitz zu sprechen, den zivilisierten Krieg zum eigentlichen, zum totalen Krieg. Je mehr Staatlichkeit vom Dienst am Markt bestimmt wird und sich in Methode und Denken dem Geschäft annähert, desto mehr wächst deren kriegerische Destruktionspotenz. Ihren logischen Schlusspunkt fand dies im atomaren Overkill. Das goldene Zeitalter des nationalstaatlich organisierten Kapitalismus, das mit dem Koreakrieg begann und den Vietnamkrieg nur um wenige Jahre überlebte, kannte Frieden überhaupt nur noch als Ausdruck für die vorläufige Suspendierung restloser gegenseitiger Vernichtung und hatte damit die einzige dem wahren Staat wirklich adäquate Vorstellung von Frieden gefunden. Aufstiegsgeschichte der Warengesellschaft lässt sich nur als Doppelbewegung fassen. Der Siegeszug des Marktes war zugleich, das gilt für Ost wie West, der Siegeszug des Staates. Der Globalisierungsprozess zerstört heute die Kongruenz von nationaler Ökonomie und Territorialstaat und stürzt damit die alte Partnerschaft in die Krise. Die neoliberalen Globalisierungsfanatiker sehen im nationalen Staat einen Anachronismus und möchten den ungeliebten Kostgänger am besten ganz loswerden oder wenigstens gründlich auf Diät setzen. Dummerweise kann die Marktgesellschaft ihren alten Lebensgefährten aber nicht entsorgen, ohne sich damit massive Probleme einzuhandeln. Zum einen kann die Warengesellschaft schwerlich die staatlichen Infrastrukturleistungen wie Bildung, Gesundheitswesen, Verkehrswege und so weiter beliebig zurückfahren, ohne mit der gesellschaftlichen Reproduktionsfähigkeit auch die auf dem heutigen Produktivitätsniveau erforderlichen Verwertungsvoraussetzungen zu gefährden. Zum anderen löst sich eine Instanz, die gegenüber den vereinzelten Gesellschaftsmitgliedern allmächtig ist, das Gewaltmonopol besitzt und auf Gewaltanwendung spezialisiert ist, nicht einfach in Wohlgefallen auf. Wenn die reguläre Finanzierung der Staatsapparate sich schwierig gestaltet, dann beginnt für deren Überreste ein zweites Leben mit neuen Spielregeln. Gehen zu einer Art von unmittelbarer Marktkonformität über, die zugleich Symptom und Moment der Krise der Warengesellschaft ist. Was das konkret heißt, lässt sich an den Ländern der Weltmarktperipherie studieren, in denen mit der Modernisierungsperspektive auch das Steuerwesen zur Fata Morgana geworden ist. Die Apparate haben gelernt, die Aufgaben, die sie dem Geist der Moderne verpflichtet, rational wie ein Geschäft verwalten sollten, in einem buchstäblichen Sinn als Geschäft zu verrichten. War Korruption einmal ein Störfaktor und der ideale Staatsdiener der preußische Beamte, so wird sie mit der Zerschlagung der Entwicklungsregimes zur unverzichtbaren Grundlage des gesamten staatlichen Restbetriebs. Mit der staatlich-gesellschaftlichen Allgemeinheit wird auch jeder Gemeinwohlidealismus bei den Funktionsträgern obsolet. Die einzig marktkonforme Nutzung ihrer Position in den Modernisierungsruinen besteht nun darin, die ausbleibenden Transferleistungen durch Beutemachen zu ersetzen. Die Die Stellung der ehemaligen Gemeinwohlhüter wird gesichert, indem der ehemals reguläre Staatsapparat zu einem Klientensystem mutiert, das vornehmlich zu seinen Gunsten und jenseits klassischer Legalitätsvorstellungen den Zugang zu allen monetarisierbaren gesellschaftlichen Reichtümern regelt. In den ehemals realsozialistischen Ländern, aber nicht nur dort, ist das für gewöhnlich mit einer seltsamen Neuregelung der Eigentumsfrage verbunden. Die von den Neoliberalen propagierten und über IWF und artverwandte Institutionen erzwungenen Entstaatlichungsprozesse enden im Wesentlichen mit der Überführung der wenigen profitträchtigen Abteilungen der ehemaligen Staatswirtschaft in das Privateigentum der Apparatschiks und ihrer Cliquen. Diese irreguläre Form von Vermarktung greift natürlich auch auf die Repressionsapparate über und gewinnt damit eine zusätzliche destruktive Qualität. Wenn Polizei und Armee dazu übergehen, sich von älteren legalistischen Bindungen zu befreien, um ihr spezifisches Humankapital zu verwerten und zu Geld zu machen, dann bleibt vom Gewaltmonopol nur die absolute Ohnmacht der vereinzelten Bürger. Ansonsten treten manifeste Gewaltpole an die Stelle des Gewaltmonopols. Die verwildernden Staatsapparate funktionieren die Hintergrunddrohung, die einmal für die Aufrechterhaltung des Systems gesorgt hat, zu einer Methode unmittelbarer Bereicherung um. Die Repressionsinstanz verhindert nicht mehr, dass Warensubjekte mit illegalen Methoden gesellschaftlichen Reichtum an sich ziehen. Sie verschmilzt selber mit der organisierten Kriminalität und die poststaatlich lancierte Plünderungsökonomie steigt in den im regulären Wettbewerb aus dem Rennen geworfenen Weltregionen zur wichtigsten Form auf, in der die Marktwirtschaft überhaupt noch fortlebt. Eine besonders grauenhafte Gestalt nimmt das Ausschlachten der Modernisierungsruinen in multiethnischen Staatsgebilden an, wenn sich dort die Klientenwirtschaft nationalistisch einkleidet. Konzentriert auf einen ethnisch abgrenzbaren Bevölkerungsteil kann das Ausrauben bis zur Massenvertreibung, ja bis zum Massenmord gehen. Nicht nur das ehemalige Jugoslawien und Burundi liefern hinreichend Belege, was das heißen kann. Der Westen will mit diesen Früchten der Globalisierung absolut nichts zu tun haben. Angesichts der grassierenden ethnonationalistischen Exzesse wäscht er lieber demonstrativ die Hände in Unschuld. Sämtliche Gräuel, die nach dem fatalen Endsieg von Markt und Demokratie aufbrechen, führt er auf den Einbruch atavistischer Gewalten zurück. Für gewöhnlich nimmt Politik und Öffentlichkeit im Westen das Geschehen in den abgeschriebenen Weltregionen, wenn überhaupt, längst nur noch schulterzuckend zur Kenntnis. Lässt sich das ausnahmsweise nicht durchhalten, weil das blutige Treiben unmittelbar vor der Haustür stattfindet, dann müssen die Ereignisse erst recht aus Raum und Zeit hinausgedeutet werden. Beim Kosovo-Konflikt ist dieses Ausweichen in manichäisches Denken in Reinkultur zu beobachten. Dem mit Milosevic einer der vielen konkurrierenden Staatsmarodeure und Kriegsherren im ehemaligen Jugoslawien zur Ausgeburt der Hölle erklärt wird, wird das Böse, das von außen über die One World hereinbricht, benennbar, angreifbar und vor allem fremd. Diese ideologische Verarbeitung reicht hin, um dem Westen eine Selbstlegitimierung als Weltpolizist zu verschaffen. Sie wird ihn aber kaum dazu befähigen, diesen Job erfolgreich auszuüben. Der Westen kann weder militärisch noch sonst wie Regierungen, die nur mehr mit irregulären Mitteln an der globalen Marktherrlichkeit partizipieren können, dazu nötigen, sich an die offiziellen Spielregeln mit Rechtssicherheit und Menschenrechtsklimbim zu halten. Allerwenigsten lässt sich eine regierende Mafia dadurch beeindrucken, dass ihre Landeskinder als Geiseln genommen und aus humanitären Gründen zusammengebombt werden. Der Westen hat sich, weil er sein eigenes Spiegelbild nicht erkennen will, auf eine Mission Impossible eingelassen. Das war Sachzwang FM bei Querfunk Spezial. Heute zum Thema super neue Weltordnung. Super, super, super. In den vergangenen 2 Stunden gab es 2 Beiträge zu hören. Zunächst einen längeren von Rainer Trampert zum Thema Unsichere Räume, Jugoslawien, die moderne Seidenstraße und der Kampf um die Macht auf der eurasischen Landmasse. Der 2. Beitrag war etwas theoretischer, der gerade jetzt zu Ende ging und hieß Das 7. Leben der Marktwirtschaft, Staatszerfall und neue Weltunordnung. Und der kam von Ernst Lohoff. Sicher habt ihr gemerkt, dass beide Beiträge aus der Zeit vor dem 2. Tschetschenienkrieg Ende 1999 waren. Aber dieser Krieg hat dann ja auch nicht so sehr verwundert, wie diesen Artikeln zu entnehmen war. Sachzwang FM verabschiedet sich. Super war das heute. Dr. Indoktrinator sagt Tschüss am Mikrofon.